Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. An einem Sommerabend im Jahre 1610 blickte zum ersten Mal ein menschliches Auge durch ein Fernrohr. Ein italienisches Auge. Genau genommen das Auge des Galileo Galilei. Und er sah Dinge, um es mal so zu sagen, er sah Dinge, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Klar, er war der Erste, der durch ein Fernrohr blickte. Einige Monate danach forderte er einige Kardinäle auf, doch auch mal einen Blick durch das Fernrohr zu werfen. Und die guckten nur und meinten, nein, sie wollten da nicht durchschauen, denn da würden man Dinge sehen, die hätten mehr mit dem Teufel zu tun als mit Gott. Nun ja, das war der Beginn der modernen Astronomie, das war sozusagen der Beginn des Kreuzzugs der Wissenschaften gegen, eigentlich war es kein Kreuzzug. Es war ein Siegeszug. Es war der Siegeszug der Naturwissenschaften gegen Dogmatik. Gegen jede Art von Dogmatik, nämlich nach dem Motto, man kann nur das wirklich glauben, was man auch gesehen hat. Es hilft also nichts, solche Dinge einfach zu verweigern, sich das anzuschauen, sondern man muss hingucken und muss erkennen können. Das war der Beginn der modernen Naturwissenschaft. Dieser Blick durch dieses Fernrohr war der Beginn der modernen Naturwissenschaft. Also ich habe ja nicht umsonst jetzt solche Dinge benutzt wie Auge, Sehen, Blicken, Gucken. Ja? Astronomie, die Benennung der Dinge am Himmel, war eine schauende Wissenschaft. Eine Wissenschaft, die was mit unseren Augen zu tun hat, die was mit sichtbarem Licht zu tun hat. Und seitdem Galileo zum ersten Mal durchs Fernrohr geblickt hat, ist die Astronomie für 300 Jahre eine schauende Wissenschaft gewesen. Es war immer jemand da, der unter dem Teleskop lag. In den ersten 200, 250 Jahren musste der Beobachter noch selber durchs Teleskop gucken. Später gab es dann Fotoplatten, Filme. Heute gibt es CCD-Kameras. Sie haben ja wahrscheinlich selber eine zu Hause, eine Digitalkamera, mit der die optischen Photonen des Himmels aufgenommen werden. Und manche meinen, Astronomie hätte nur was mit dem sichtbaren Licht zu tun, mit den Augen zu tun. Deswegen heute die Frage, gibt es Astronomie ohne Fernrohr? Kann man Astronomie betreiben ohne Fernrohr? Ja, man kann. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Astronomie ohne Fernrohr ist die Astronomie des 20. und natürlich des 21. Jahrhunderts. Astronomie ohne Fernrohr ist Astrophysik. Also, ist klar. Das, was wir mit unseren Augen empfangen können, denn wir sind ja schließlich das Resultat einer Entwicklung auf einem Planeten, der biologischen Entwicklung auf einem Planeten, der sich um einen Stern herum bewegt. Dieser Stern hat ein gewisses Maximum, da wo er das meiste Licht produziert, das ist nämlich so im grün-gelben Bereich. Wir sind deswegen empfindlich für dieses Licht, sonst wären wir nicht so erfolgreich auf diesem Planeten gewesen. Deswegen war es natürlich nur zu natürlich, dass das allererste Instrument, mit dem wir den Himmel angeschaut haben, eine Verlängerung unseres Auges war. Eigentlich eine Verbesserung unseres Auges, dass wir die Dinge vergrößern konnten und zum ersten Mal am Himmel Dinge sahen, die unserem normalen Auge einfach völlig unzugänglich sind. Wir haben überhaupt keine Chance, die Dinge mit unserem bloßen Auge zu sehen, die man mit dem Fernrohr sehen kann. Und Sie kennen alle die Bilder, die es inzwischen gibt vom Hubble Space Teleskop, einem Fernrohr, was außerhalb der Erde ist, das noch tiefer ins Weltall schauen kann als die Teleskope, wenigstens bis vor einigen Jahren, als die Teleskope, die hier auf der Erde waren. Inzwischen gibt es auf der Erde riesengroße Spiegel, die teilweise über 10 Meter groß sind. Und die sind sozusagen nochmal vergrößerte Augen. Aber sie empfangen immer nur sichtbares Licht. Also das Licht, was wirklich sichtbar ist. Ja, aber dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, entstand eine neue Art von Astronomie. Das war das allererste Mal, dass man sich nicht mehr auf seine Augen verlassen konnte, also dass es nicht mehr etwas mit sichtbarem Licht zu tun hat, also nicht mehr optische Astronomie war, die Benennung von Dingen da oben, sondern man musste ein Modell dazwischen schalten mit großen Radioteleskopen, riesengroßen Teilen, zum Beispiel in Deutschland steht in der Eifel eines, 100 Meter groß, das Radioteleskop von Effelsberg. Mit dieser Art von Teleskopen schaut man auf ein völlig anderes Universum. Ein ganz anderes Universum als das, was wir normalerweise mit unseren Augen beziehungsweise mit optischen Teleskopen sehen können, nämlich das Radio, das Radiouniversum. Das Radiouniversum sieht ganz anders aus, da kann man völlig andere Dinge sehen. Ja, was sieht man denn? Nun, kommen wir nochmal zurück. Bei dem optischen Teleskop ist klar, was man da sieht, sind vor allen Dingen Sterne. Sehr viele Sterne, ganz klar. Sie bauen sich nur mal an einem schönen Sommerabend, wenn es richtig dunkel ist, hinzustellen, auch im Winter natürlich, das ist noch dunkler, man sieht aber nicht so viel, und Sie sehen lauter Sterne. Sterne, Sterne, Sterne, ab und zu mal ein kleiner Nebel. Das ist, wenn Sie Glück haben, Andromeda, wenn es sehr, sehr gut ist. Aber das optische Licht ist etwas für Sterne. Das kann man gut verstehen. Ne? Sterne strahlen, machen sichtbares Licht, fein. Beim Radio, bei einer Radiobeobachtung nimmt man nun elektronische Daten auf mit Hilfe dieser riesengroßen Schüsseln. Die Radiowellen kommen in das Radioteleskop und müssen aber nun, damit man sie verstehen kann, damit man überhaupt was damit anfangen kann, muss man ein theoretisches Modell setzen zwischen sich und den Daten. Man muss nämlich eine Interpretation vornehmen. Was bedeuten die Radiowellen? Welcher Prozess erzeugt die Radiowellen? Beim sichtbaren Licht weiß ich das. Ne? Gucke ich auf die Sonne, weiß ich, jeder Stern macht sichtbares Licht, geschenkt. Bei den Radiostrahlungen ist es was ganz anderes. Radiostrahlung kommt zustande durch kaltes Gas, kalte Wasserstoffwolken, durch relativistische Elektronen, die um Magnetfelder herumgyrieren. Also Radioemissionen, die Strahlung, die man mit den großen Teleskopen aufnimmt, die zeigen uns ein völlig anderes Bild des Universums, nämlich Gaswolken. Sie zeigen uns das Bild von dem Universum zwischen den Sternen, zwischen den Galaxien. Das heißt also, Astronomie ohne Fernrohr ist bei der Radioastronomie sofort eine Astronomie, die erfordert, dass man Physik mit hineinbringt. Es nutzt nicht mehr nur das einfache Schauen, sondern man muss Physik mit reinbringen. Also radioastronomische Beobachtungen zeigen uns relativ. Wissen Sie, was relativistische Elektronen eigentlich sind? Ach so, das habe ich ganz vergessen. Also relativistisch hat ja immer was mit Lichtgeschwindigkeit zu tun. Ein normales Teilchen, jetzt hier zum Beispiel, hier im Studio, wir haben hier eine mittlere Temperatur von, naja, sagen wir mal grob 30 Grad, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Das heißt, die Teilchen hier drin bewegen sich mit Geschwindigkeiten, die der Temperatur von grob 300 Kelvin entsprechen. 30 Grad Celsius und grob 300 Kelvin. Das heißt, die Teilchen, die hier drin sind, bewegen sich mit Geschwindigkeiten von einigen Metern pro Sekunde. Ziemlich schnell, ganz ordentlich. Aber sie sind noch nicht relativistisch. Relativistisch wird die Welt erst dann, wenn die Teilchen sich mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und relativistische Elektronen, die sind also richtig schnell, sie haben fast Lichtgeschwindigkeit, wenn die sich um Magnetfelder herum bewegen, dann emittieren die Radiostrahlung. Naja, Radiostrahlung kommt offenbar bis zum Erdboden durch. Eine andere Strahlung kommt auch noch bis zum Erdboden durch, Infrarotstrahlung. Infrarotstrahlung am Universum, wo kommt die her? Von kalten Wolken, sehr kalten Wolken, teilweise nur einige wenige Grad Kelvin, also das heißt so minus 250, minus 260 Grad kaltes Gas. Daher kommt die Infrarotstrahlung und die kann man bis in einem gewissen Bereich noch auf der Erde beobachten. Allerdings nicht alles. Woran liegt das? Naja, das liegt am Wasser in der Atmosphäre. Das Wasser in der Atmosphäre absorbiert einen Teil der Infrarotstrahlung, die aus dem Universum kommt. Deswegen muss man, um wirklich gute Infrarotastronomie machen zu können, muss man mit dem Teleskop ins Weltall raus. ISO zum Beispiel war ein Satellit, der draußen das Universum zum ersten Mal im Infraroten sozusagen abgescannt hat, also eine große Kartierung vorgenommen hat. Was sagt uns die Infrarotstrahlung? Kalte Wolken. Kalte Wolken sind übrigens ganz wichtig für die Entstehung von Sternen. Also damit ein Stern entsteht, muss die Gaswolke möglichst kalt sein, damit sie in sich zusammenfallen kann. Staub. Infrarotastronomie erzählt uns was über Staub. Meine Güte, also jede Menge Staub gibt es da draußen. Alles Dinge, die man mit einem normalen optischen Teleskop gar nicht finden kann. Also Radioastronomie zeigt uns ein anderes Bild vom Universum, Infrarotastronomie zeigt uns ein anderes Bild vom Universum, als das, was wir mit den Teleskopen und mit unseren Augen sehen können. Was haben wir noch? Nun, Infrarot hatten wir schon, Ultraviolettstrahlung. Ja, das ist ja nun so ein Fall. Wir leben ja auf einem Planeten, der, wie soll ich sagen, Gott sei Dank, vor Ultraviolettstrahlung geschützt ist. Das kommt ja durch diese Ozonschicht. Wir arbeiten ja gerade an einem großen Terraforming-Experiment auf unserem Planeten, Leben ohne Ozonschicht. Wir werden mal sehen, wie in ein paar hundert Jahren das hier aussieht. Aber bis heute haben wir eine relativ stabile Ozonschicht, die uns vor Ultraviolettstrahlung der Sonne schützt. Nun, die Ultraviolettstrahlung, die entsteht nicht nur auf der Sonne, sondern auch bei vielen anderen sehr, sehr viel heißeren Sternen. Die kommt aber nicht bis zum Erdboden durch, sondern auch da müssen wir raus. Wohin? Ins Weltall. Also Astronomie ist heute hauptsächlich und zu großen Teilen Weltraumastronomie. Was haben wir noch? Oh, ich habe was vergessen. Infrarot habe ich ganz vergessen. Ach Mensch, das darf ich nicht vergessen. Eines der wichtigsten Ergebnisse der Infrarotastronomie ist die Hintergrundstrahlung des Kosmos. Das Echo des Urknalls hätte man mit dem optischen Teleskop nie finden können. Nie. Ja? Also kosmologische Beobachtungen sind auch nur möglich, wenn man also das elektromagnetische Spektrum deutlich erweitert und viel, viel weiter greift als nur das sichtbare Licht. Ja. Okay. Also gehen wir wieder zur Ultraviolettstrahlung. Ultraviolettstrahlung hat was mit heißen Sternen zu tun. Sehr, sehr heißen Sternen, die teilweise 40.000, 50.000 Grad heiß sind. Und Ultraviolettastronomie hat was damit zu tun, wie sich gewisse Elemente im Universum zeigen. Ja? Elemente heißt die chemischen Elemente, deren Linien im Ultravioletten sagen uns etwas darüber aus, wie heiß ein Gas ist. Und heiß, hohe Temperaturen sind auch wichtig bei der Röntgenastronomie. Auch da sind wir ja froh, dass die Strahlung eben, die Röntgenstrahlung, zum Beispiel von der Sonne, nicht bis auf den Erdboden durchfällt, ja, sondern von der Erdatmosphäre absorbiert wird. Und auch da braucht man praktisch wieder einen Satelliten. Man kann in diesen Wellenlängenbereichen oberhalb des optischen Lichtes praktisch überhaupt nicht mehr ohne die weltraumgestützte Astronomie auskommen. Und jedes Mal, ja, also Sie merken das schon, ist, jedes Mal brauchen Sie, und Sie haben Satelliten, dann brauchen Sie Computer. Bis zum geht nicht mehr. Dann müssen die Computer schon mal eine Vorauswahl vornehmen von den Daten, die da kommen. Denn das Universum ist ja im Großen und Ganzen ein sehr, sehr starker Strahler. Da gibt es ja einen Röntgenhintergrund und es gibt also Hintergrundquellen noch und nöcher. Dann brauchen Sie jemanden, der diese Daten analysiert, der die Daten schon mal vorauswertet und noch einer weiteren Vorauswertung unterwirft und. Und am Ende kommt dann unter Umständen mal ein Bild raus. Röntgen ist aber nicht das Ende. Also ganz schlimm wird es bei Gamma-Astronomie. Ist klar, dass Gamma-Strahlung nicht durchkommt, prima. Ne? So, wir können ja wirklich froh sein. Das kann man praktisch auch nur noch im Weltall machen. Aber jedes Mal, wenn man also einen neuen elektromagnetischen Wellenbereich aufmacht, stellt man fest, also für mich jetzt als Theoretiker, ich kann das ja mal hier so sagen, wir sind ja unter uns, die Romantik verschwindet zusehends aus der Astronomie. Also bei der optischen Astronomie früher zum Beispiel, da hat ein Assistent, der durfte nicht heiraten, weil er ja sonst unter Umständen seine Nächte, klar, bei den Infrarotastronomen, bei den Radioastronomen, bei den Röntgenastronomen, die können den ganzen Tag beobachten, also bei denen gibt es da keine Einschränkung. Aber die Romantik, nämlich einen direkten Blick zum Himmel zu werfen und vielleicht sogar das Objekt der eigenen Begierde, also in dem Fall das Objekt der wissenschaftlichen Untersuchung selbst zu betrachten und selbst mit den eigenen Augen zu sehen, das verschwindet zusehends. Heutzutage ist in der Astronomie eine Sache angesagt, die heißt Robotikteleskop. Dass man also, bei den Satelliten ist klar, ist ja kein Astronom mehr dabei, aber selbst die Teleskope auf der Welt werden automatisch inzwischen betrieben und der Beobachter fährt gar nicht mehr hin, schaut sich das gar nicht mehr an. Ich kann Ihnen eigentlich nur eins sagen, Astronomie ohne Fernrohr, jawohl, das gibt es. Aber sagen wir mal, die richtige menschliche, auch auf das menschliche Maß bezogene Astronomie ist immer noch diejenige, die was mit dem Fernrohr oder mit dem Fernglas zu tun hat, dass man mal an einem Abend da sitzt, sich den Himmel anschaut, vielleicht die ganze Milchstraße sieht, sogar die Staubstreifen an der Milchstraße sieht und einfach auch vor dem gestirnten Himmel erschauert. Und dann bleibt mir oft nur der schottische Philosoph David Hume, der mal gesagt hat, die Welt ist ein unerklärliches Rätsel. Skepsis, Zweifel, ja, sind das einzige Urteil, was uns bleibt, selbst wenn wir das Universum noch sorgfältiger und noch genauer untersuchen werden.